Oktober 1918, 50 Monate nach Beginn der Feindseligkeiten. Der Krieg war verloren, Deutschland militärisch besiegt. Ludendorff sah sich gezwungen, um Waffenstillstand zu bitten. Ab 11. November, 11 Uhr, schwiegen die Waffen. Zu dieser Stunde verkündete der britische Premierminister Lloyd George im Unterhaus: Ich hoffe, wir können damit sagen, dass an diesem schicksalsvollen Morgen alle Kriege zu Ende gekommen sind. Das war ein frommer Wunsch. Die Abgeordneten vertagten darum auch ihre Sitzung und begaben sich zum Gottesdienst. Der Frieden, der lang ersehnte, der ferne Frieden, musste noch geschlossen werden. Wie würde das geschehen? Auf beiden Seiten, bei Siegern und Besiegten, waren schicksalsschwere Entscheidungen zu fällen. Beide Seiten waren kaum darauf vorbereitet. Sie hatten Krieg geführt, Krieg und noch einmal Krieg. Wie aber die Welt nach dem Krieg aussehen sollte, darüber bestanden nur höchst nebelhafte oder hochtrabende, jedenfalls wirklichkeitsferne Vorstellungen. Die Deutschen waren am Ende ihrer Kräfte und schienen dem Gegner auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein. Ihre Stellung war jedoch so ungünstig nicht, wie es schien. Die weltpolitische Konstellation eröffnete ihnen einen unerwarteten Handlungsspielraum. Aus zwei Gründen. Einerseits waren die Alliierten untereinander nicht einig. Aber das wusste man in Berlin nicht und konnte den Vorteil nicht nutzen. Zum anderen stand das Reich, jetzt im Frieden wie vorher im Krieg, zwischen zwei Fronten. Es hatte gegen Russland gesiegt und mit der, wider Erwarten, noch an der Macht befindlichen bolschewistischen Regierung einen regulären Friedensvertrag geschlossen. Und es hatte im Westen verloren. Das bedeutete, Deutschland konnte wählen. Wie der Historiker Werner Conze formuliert: Das deutsche Volk stand zwischen dem Anspruch der Western Civilization, dass eine gerechte Welt demokratischer Freiheit mit oder ohne Deutschland aufgebaut werden sollte, und dem Anruf der russischen Revolution, gegen den Kapitalismus westlicher Unterdrückung mit dem bolschewistischen Fortschritt sich zu verbünden. Das war keine theoretische Alternative, sondern eine politische Entscheidung, die zu treffen war. Deutschland stand an einem Kreuzweg zwischen Wilson und Lenin. Man hat das heute vergessen. Man glaubt, Deutschland habe damals gar keine andere Möglichkeit gehabt, als sich den westlichen Alliierten zu beugen. Man sagt: Russland konnte keine Hilfe bringen, weder direkt noch indirekt. Es hatte genug mit sich selbst zu tun. Im ganzen Land wütete der rote und weiße Terror. Expeditionskorps operierten, Freischärler marodierten, die Massen hungerten. Das war gewiss so. Dennoch, oder gerade deshalb, bestand die Gefahr, dass sich die Revolution ausbreitete. Auf die Konferenztische von Paris flatterten täglich beunruhigende Meldungen. Moskau, März 1919. Gründung der Dritten Internationale. Budapest, April. Rätediktatur Bela Kun. München, April. Räterepublik Bayern. Aufstände, Zusammenrottungen, Rebellionen an vielen Punkten Europas. Die Bolschewisten planten die Weltrevolution. Die nächste Schlacht sollte in Deutschland geschlagen werden. Die Alliierten nahmen von diesen Vorgängen allerdings keine Notiz. Die honorigen Staatsmänner von Paris wollten mit den bolschewistischen Revolutionären, von denen sie nur vom Hörensagen wussten, nichts zu tun haben. Am vorurteilsfreiesten waren noch die Engländer. Sie dachten an das Gleichgewicht und hielten nichts von Vogelstrauß-Politik. Die Bolschewisten, sagten sie sich, gab es. Man musste sich mit ihnen also irgendwie auseinandersetzen. Lloyd George machte darum eines Tages den verblüffenden Vorschlag: Der Große Rat möge bolschewistische Vertreter zur Konferenz nach Paris einladen. Die Juristen erhoben sogleich Einspruch. Das würde Anerkennung bedeuten. Wilson, der sich vom Popanz-Bolschewismus nicht schrecken lassen wollte, empfahl, man sollte die Russen an einem dritten Ort treffen, etwa auf den Prinzipinseln im Marmarameer. Damit wäre die Frage der Anerkennung umgangen. Clemenceau entgegnete eisig: Mit Mördern und Banditen setzen wir uns nicht an einen Tisch. Damit war die Angelegenheit erledigt. Die russische Frage wurde ignoriert. Die drei Großen glaubten, Wichtigeres zu tun zu haben. Sie verhandelten also weiter und schlossen Frieden, unter Ausklammerung Russlands. Vorsorglich errichteten sie in Osteuropa ein Cordon sanitaire von Pufferstaaten, hinter dem sich die Revolution ausbluten sollte. Wie es dann weitergehen sollte, das war eine spätere Sorge. Kommt Zeit, kommt Rat. Nach Deutschland aber, so hoffte man zuversichtlich, würde die Revolution nicht übergreifen. Die Rechnung ging auf. Der deutsche Damm hielt. Und die Deutschen rühmen sich dessen bis heute. Das Schlimmste, die russische Knute, haben wir abgewendet. So sagte damals Max Weber. Noch einmal, die Rechnung der Alliierten ging auf. Aber sie musste nicht aufgehen. Es lag durchaus im Bereich der Möglichkeit, dass Deutschland rot wurde. Und was das bedeutet hätte, das kann sich auch die kühnste Fantasie nicht ausmalen. Die Weltgeschichte wäre jedenfalls auf ein anderes Gleis geraten. Dass es nicht dazu kam, war nicht der Weisheit der Alliierten zu danken, die damals in Paris verhandelten, sondern das Ergebnis einer Entscheidung, die das deutsche Volk als Ganzes traf. Als die Waffenstillstandsbedingungen am 8. November im Wald von Compiègne übergeben wurden, war Deutschland noch ein Kaiserreich, von Kaiserherrlichkeit war allerdings nicht mehr viel übrig. Die Ereignisse hatten sich in den letzten Wochen überstürzt. 3. Oktober. Prinz Max von Baden bildet eine Regierung auf parlamentarischer Basis. 24. Oktober. Zusammenbruch des österreichischen Heeres. 28. Oktober. Entlassung Ludendorffs. Nachfolger General Gröner. 30. Oktober. Waffenstillstand der Entente mit der Türkei. 4. November. Waffenstillstand mit Österreich. 4. November. Flottenmeuterei in Kiel. Im Anschluss daran Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten in den meisten größeren Städten. 7. November. Bayern wird zum Freistaat erklärt. Absetzung der Wittelsbacher. Regierung Kurt Eisner. 8. November. Die sozialdemokratischen Minister fordern aus Sorge vor der wachsenden Macht der Radikalen ultimativ die Abdankung des Kaisers. Reichskanzler Prinz Max von Baden legt dem Kaiser nahe, durch seinen und des Kronprinzen Rücktritt die Monarchie zu retten. Diesen Ratschlag kann der Prinz seinem Kaiser und Vetter jedoch nicht persönlich unterbreiten, weil dieser ohne Kenntnis und gegen den Rat des Kanzlers ins große Hauptquartier nach Spa gereist, richtiger geflüchtet ist. Es gelingt dem Kanzler aber, mit dem Kaiser zu telefonieren. Nach dem amtlichen Stenogramm hat er ihm unter anderem erklärt: Was ich Euer Majestät bereits habe sagen lassen, muss ich als Verwandter wiederholen. Deine Abdankung ist notwendig geworden, um den Bürgerkrieg zu vermeiden und deine Mission als Friedenskaiser bis zum Schluss zu erfüllen. Eine große Mehrheit glaubt, du seiest schuld an der heutigen Lage. Diese Auffassung ist falsch, aber sie besteht. Ich habe mich gegen den Gedanken gewehrt, aber die Situation ist heute unhaltbar. Die Abdankung würde überall dankbar als befreiende und heilende Tat begrüßt werden. Falls der Kaiser diesen Schritt tut, kann mit Hilfe der Sozialdemokratie die Situation gehalten werden. Sonst steht Republik und Revolution bevor. Dies ist die furchtbare Lage, in der ich offen sprechen muss, ohne etwas zu vertuschen. Mein Rat ergeht heute als Verwandter und deutscher Fürst. Das freiwillige Opfer ist erforderlich, um deinen Namen in der Geschichte zu erhalten. Prinz Max spricht lange und beredsam, schildert genau die Lage. Das Aufflammen der Revolution, das Vordringen der Arbeiter- und Soldatenräte, die Unzuverlässigkeit der Truppen. Wilhelm unterbricht. Unsinn! Ich habe dem Feldmarschall befohlen, eine Operation gegen die Heimat auszuarbeiten. Morgen marschieren wir los. Kaiser Wilhelm glaubte tatsächlich an die Möglichkeit, dass das Heer für ihn marschieren und auf das Volk schießen werde. Hindenburg wusste, dass solch eine Operation aussichtslos war. Pflichtwidrig unterließ er es aber, seinen obersten Kriegsherrn rechtzeitig aufzuklären. Dem Schattenkaiser wurde seit langem die Wahrheit ferngehalten. Wer den Versuch unternahm, der verfing sich in der Adjutantenkamarilla. Majestät verliert sonst die Nerven. So war es auch diesmal und das Telefongespräch darum vergeblich. Die Entscheidungen des 9. November fielen also in Berlin, in Abwesenheit und ohne Einflussnahme des Kaisers. Die Ereignisse dieses Tages sind zugleich schicksalsträchtig, höchst sonderbar und symptomatisch für das Verhältnis des deutschen Volkes zur Revolution. Golo Mann fasst zusammen. Auf die schwache Revolution von oben, die Parlamentarisierung im Oktober, folgte in den ersten Novembertagen eine schwache Revolution von unten. Worin bestand diese Revolution? Wer erhob sich gegen wen? Welcher Lage sahen sich die Männer der neuen Ära gegenüber? Die alten Gewalten bestanden noch, waren aber ohnmächtig. Die Armee befand sich auf dem Rückzug und war nicht einmal für Ordnungsaufgaben zu verwenden. Der Reichstag führte eine Schattenexistenz. Die Regierung war lahmgelegt durch das Ultimatum. Beherrscht wurde die Szene durch die Arbeiter- und Soldatenräte, die jede Regierungsarbeit lahmlegen, aber allein wegen ihrer Zersplitterung die Exekutivgewalt im Reich nicht zu übernehmen vermochten. Intakt war allein die Beamtenschaft. Vom Geheimrat bis zum Postinspektor stand jeder an seinem Platz, tat seine Pflicht und trug dazu bei, den Übergang von der alten in die neue Zeit zu sichern. Von der Beamtenschaft gingen aber keine politischen Impulse aus. Einen artikulierten Willen und bewegende Kräfte hatten aus der Rückschau zu urteilen in jenen Tagen nur zwei Gruppen, die beide für sich in Anspruch nahmen, die Revolution zu verkörpern. Eine Gruppe von Gemäßigten und eine von Radikalen. Die Gemäßigten, das waren die Sozialdemokraten, damals Mehrheitssozialisten genannt. An ihrer Spitze Ebert, Scheidemann. Seit mehr als einem Jahrzehnt die größte Partei im Reichstag. Eine Partei mit Tradition, mit klar umrissenen Vorstellungen, mit einer disziplinierten Anhängerschaft. Auf sie setzen breiteste Kreise ihre Hoffnungen, die Arbeiter, die Soldaten, aber auch das Bürgertum, ja selbst der Adel. Sie alle sehen in den redlichen Männern der SPD den letzten Schutzwall gegen Radikalisierung und Bolschewisierung. Auf der anderen Seite stehen die Radikalen, uneinheitlich und uneinig, ohne straffe Führung und ohne festes Programm. Die bekanntesten Namen sind Liebknecht, Rosa Luxemburg, Ledebur. Der Spartakusbund bildet eine Kerntruppe. Teile der USPD, der unabhängigen Sozialdemokraten, die später Kommunisten werden, müssen dazugerechnet werden. Außerdem bestehen zahllose revolutionäre Vereine und Vereinigungen. Welche Ziele verfolgen die beiden Gruppen? Die Gemäßigten wollen Deutschland zur parlamentarischen Demokratie machen. Eine verfassungsgebende Nationalversammlung soll gewählt werden. Ihr sind alle wichtigen Entscheidungen vorzubehalten. Nur einige Elementarforderungen der Sozialdemokratie sind unverzüglich durchzusetzen und werden unverzüglich durchgesetzt. Gleiches Wahlrecht, Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit. Darüber hinaus? 8-Stunden-Tag. Arbeitslosenversicherung. Aufhebung der Gesindeordnung. Tarifverträge. Man machte nicht viel Aufhebens von diesen Errungenschaften der Revolution. Doch änderte Deutschland damit sein Gesicht. Die neuen Männer waren keine Revolutionäre, die Blut sehen wollten, keine utopistischen Weltverbesserer vom Schlage Lenins, der Millionen Menschen opferte, nur um seine Idee zu verwirklichen. Die Sozialdemokraten waren Männer aus dem Volk und dachten darum zuerst ans Volk, das so viel gelitten hatte. Sie wollten ihm weitere Not und Entbehrungen ersparen und suchten darum vor allem, den Zusammenbruch der Ordnung zu verhindern, das heißt der Versorgung mit Lebensmitteln und Kohle. Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang auf die Ereignisse in Kiel hinzuweisen, die den Anstoß zum 9. November gegeben haben. Was wollten die Matrosen, die den Offizieren den Gehorsam aufkündigten? Arthur Rosenberg schreibt in seinem grundlegenden Werk über die Entstehung der Weimarer Republik. Die Flottenbewegung hatte nicht die geringste Zuspitzung gegen die Reichsregierung und gegen die Reichstagsmehrheit. Zwei kleine Episoden seien hier angeführt. Einer der verhafteten Matrosen sagte aus, dass auf der Thüringen ein Bild des Admirals Scheer zertrümmert war und dafür ein aus der Zeitung ausgeschnittenes Bild von Scheidemann aufgeklebt war. Ein Offizier schreibt in seinen Erinnerungen, er habe am 30. Oktober abends an Bord eine Schar von erregten Matrosen gefragt, was sie eigentlich wollten. Da habe ein Matrose gerufen, wir wollen Erzberger, worauf lauter Beifall der anderen einsetzte. Die Matrosen waren also durchaus für die Regierung, der Scheidemann und Erzberger angehörten. Ihre Forderungen hatten einen im Wesentlichen unpolitischen Charakter. Das radikale Verlangen bestand darin, die im Jahre 1917 verurteilten Matrosen freizulassen. Und wörtlich? Den Teilnehmern an der Bewegung soll keine ungünstige Eintragung in das Führungsbuch gemacht werden. Der Historiker höhnt: Die Revolutionäre wollen also nicht, dass man ihnen die Revolution ins Führungsbuch schreibt. Und was wollen sie sonst? Programmpunkt? Gleiche Verpflegung für Mannschaften und Offiziere. Weiter? Neues Grußreglement. Neue Urlaubsregelung. Beschwerdekommissionen. Das heißt, die alte Ordnung soll erhalten, aber in Einzelheiten verbessert werden. Unvergleichlich ist Punkt 9. Die Anrede Herr Kapitän und so weiter hat nur am Anfang eines Satzes zu dienen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs fällt sie weg und ich rede den Vorgesetzten mit Sie an. Rosenberg kommentiert: Man male sich die Situation aus. 100.000 Matrosen haben gemeutert. Sie haben alle Kanonen. Das Leben der Offiziere hängt von ihrer Gnade ab. Das deutsche Kaisertum zerbricht vor ihrer Erhebung und dieselben Revolutionäre machen sich darüber Sorgen, dass sie künftig nicht mehr »Wollen, Herr Leutnant« sagen möchten, sondern einfach »Sie«. Man erinnert sich an Lenins blutigen Spott. Wenn deutsche Revolutionäre einen Bahnhof stürmen sollen, Kaufen Sie sich erst am Schalter eine Bahnsteigkarte. So viel über die Kieler Matrosen, die den Militärstreik ausriefen, um eine menschlichere Behandlung durchzusetzen. Wenn die aktiven Revolutionäre so gemäßigte Ziele verfolgen, ist es nicht verwunderlich, dass die Revolutionsregierung entsprechend verfuhr und bei den Massen damit Erfolg hatte. Bedroht wurde die Vorherrschaft der Gemäßigten durch die Radikalen. Ihnen genügte die Parlamentarisierung des Reiches nicht. Sie forderten die sozialistische Revolution nach russischem Vorbild, jedoch nicht unbedingt in Anlehnung an Moskau. Zwischen Lenin und Rosa Luxemburg herrschte erbitterter Dogmenstreit. Im Einzelnen wurden von den Radikalen folgende Forderungen erhoben: Enteignung des Großkapitals, Annullierung der Kriegsanleihen, Absetzung der Dynastien, Zentralregierung, Einheitsverwaltung, Beschränkung der Autonomie der Länder, Räteherrschaft. Die Führer der USPD waren skeptisch. Sie glaubten nicht, dass die Bevölkerung für solche Ziele zu gewinnen war und empfahlen darum, abzuwarten. Liebknecht und die Obleute der revolutionären Gruppen beschlossen aber sofort loszuschlagen und die Macht zu erobern. Termin? 11. November. Es handelt sich jetzt also um ein Wettrennen. Werden die Gemäßigten oder die Radikalen die Macht an sich reißen? Wer wird wem zuvorkommen? Oder werden die anfangs siegreichen Gemäßigten nach russischem Muster von den Radikalen überrollt und überrundet? Man schreibt den 9. November. Es ist der Tag, an dem die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Das Wort hat zuerst der Reichskanzler Prinz Max von Baden. Er hat die Überlegungen, von denen er sich leiten ließ, in seinen Memoiren folgendermaßen wiedergegeben. Ich sagte mir, die Revolution ist im Begriff, siegreich zu sein. Wir können sie nicht niederschlagen, vielleicht aber ersticken. Jetzt heraus mit der Abdankung, mit der Berufung Eberts, mit dem Appell an das Volk, durch die verfassungsgebende Nationalversammlung seine eigene Staatsform zu bestimmen. Wird Ebert mir als Volkstribun von der Straße präsentiert, dann kommt die Republik, ist es Liebknecht, auch der Bolschewismus. Aber wenn der abdankende Kaiser Ebert zum Reichskanzler ernennt, dann besteht noch eine schmale Hoffnung für die Monarchie. Vielleicht gelingt es, die revolutionären Energien in die legalen Bahnen des Wahlkampfes zu lenken. Die Ereignisse, die nun folgen, entbehren bei aller Tragik nicht einer grotesk-komischen Note. Es ist der Vormittag des 9. November. 2 Tage sind seit dem Ultimatum vergangen. Generalstreik droht, wenn die Abdankung nicht bekannt gegeben wird. Die Straßen füllen sich. Demonstranten tragen Plakate, Brüder nicht schießen. Soldaten und Demonstranten fraternisieren. Der Kriegsminister sagt: Wir in Berlin sind jetzt wie in einer belagerten Festung. Alles kommt darauf an, dass wir Berlin halten. Der brave Mann vertraut auf 3 unbedingt zuverlässige Jägerbataillone. Unterdessen wird der Kanzler von allen Seiten bedrängt, die Abdankung bekannt zu geben, und sei es in Form eines Staatsstreichs. Dazu ist er aber zu loyal, zu schwach. Er wartet also auf den Entschluss seines kaiserlichen Herrn. Stattdessen kommt die Hiobsmeldung, die angeblich zuverlässigen Jägerbataillone seien zu den Aufständischen übergegangen. Aus Spa keine Nachricht. Adjutanten, Sekretäre, Minister versuchen zu telefonieren. Umsonst. Ein Telefon in der Villa Freneus war abgehängt, das andere besetzt. In Berlin geht es um die Entscheidung. Spa aber antwortet nicht. Warum? Der Kaiser ist unwillens, nein, einfach unfähig, die schlimme Wahrheit zu begreifen. Die Generale haben ihm endlich reinen Wein eingeschenkt, 12 Stunden vor seiner Flucht. Majestät aber versteht nicht. Seine Armee würde ihn nicht verteidigen? Unmöglich. Der Kronprinz stößt ins gleiche Horn. Er stürzt ins Beratungszimmer mit der Frage: Sind denn die paar Matrosen noch nicht an die Wand gestellt? Die Generale erklären, das sei unmöglich, weisen auf Ernährungsschwierigkeiten hin. Der Fahneneid gelte nichts mehr. Auf die Truppen sei kein Verlass. Der Kaiser versteht nicht. Schließlich werden 50 Regimentskommandeure, die vorsorglich ins Hauptquartier gerufen worden waren, zum Rapport befohlen. Die Mehrzahl erklärt, die Truppe würde nicht schießen. Einige wollen sich nicht äußern. Nur einer von 50, hält sein Regiment für sicher. Der Kaiser ist erschüttert und gibt nach. Jetzt wird folgender Zwischenbescheid nach Berlin telegrafiert. Der Kaiser hat sich zur Abdankung entschlossen. Über die Formulierung wird noch beraten. Die endgültige Weisung folgt in einer halben Stunde. Prinz Max von Baden, der Kanzler, atmet auf. Endlich. Er erinnert sich. Ich wusste, dass ich formell nicht berechtigt war, ohne Einverständniserklärung des Kaisers die Veröffentlichung vorzunehmen. Aber ich hielt es für meine Pflicht, den mir als feststehend mitgeteilten Entschluss bekannt zu geben, solange er noch einen Sinn hatte. Die Regierung lässt also die lang erwartete Nachricht über das Wolffsche Telegrafenbüro in die Welt hinausgehen. Der Kaiser begibt sich noch am gleichen Tag nach Holland ins Exil. Die Abdankungsurkunde schickt er ordnungsgemäß einige Wochen später nach. In Berlin folgen jetzt die Ereignisse in raschen Entscheidungen. Nach Bekanntgabe der Abdankung begibt sich eine SPD-Delegation in die Reichskanzlei. Ebert erklärt: Damit Ruhe und Ordnung gewahrt werden, haben unsere Parteigenossen uns beauftragt, dem Herrn Reichskanzler zu erklären, dass wir es zur Vermeidung von Blutvergießen für unbedingt erforderlich halten, dass die Regierungsgewalt an Männer übergeht, die das volle Vertrauen des Volkes besitzen. Er fügt hinzu, die Truppen ständen auf ihrer Seite. Darauf fragt Minister Solf, und auch das ist kennzeichnend für die Atmosphäre: Welche Beweise können Sie für diese Behauptung beibringen? Der Staat zerbricht, die Revolution entflammt. Der kaiserliche Minister aber fragt nach Beweisdokumenten. Prinz Max bietet nun auf eigene Faust Friedrich Ebert sein Amt an, das Amt des Reichskanzlers. Ebert sagt darauf: Es ist ein schweres Amt, aber ich werde es übernehmen. Außenminister Solf unterbricht: Sind Sie bereit, die Regierung innerhalb der Verfassung zu führen? Ja. Auch innerhalb der monarchischen Verfassung? Gestern hätte ich diese Frage unbedingt bejaht. Heute muss ich mich erst mit meinen Freunden beraten. Doch der Frage kam bald keine Bedeutung mehr zu. Denn Eberts Parteifreund Scheidemann war unmittelbar nach diesem Gespräch in der Reichskanzlei auf dem Balkon des Reichstagsgebäudes hinausgetreten und hatte gerufen: Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, die Republik! Manche Historiker glauben, Scheidemann habe so gehandelt, um Liebknecht zuvorzukommen. Prinz Max von Baden hat später erfahren, dass Scheidemann den Ausruf »Es lebe die Republik« zunächst nur als ein grundsätzliches Bekenntnis zu seiner Parteidoktrin gemeint habe, ohne die Absicht, den unmittelbaren Gang der Ereignisse zu beeinflussen. Der rechtschaffene Ebert aber machte Scheidemann die schwersten Vorwürfe. »Du hast kein Recht, die Republik auszurufen. Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das entscheidet eine Konstituante.« Doch geschehen war geschehen. Und es war unwiderruflich. Am Nachmittag geht Prinz Max zu Ebert, um sich zu verabschieden. Dabei ergibt sich folgendes historisches Zwiegespräch. »Ich bitte Sie, dringend zu bleiben.« »Zu welchem Zweck?« »Ich möchte, dass Sie als Reichsverweser bleiben.« »Ich weiß, dass Sie im Begriff sind, mit der USPD zusammenregieren zu wollen. Mit der USPD aber kann ich nicht zusammenarbeiten.« Ebert bedauert. An der Tür wendet sich Max noch einmal zurück. »Herr Ebert, ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz.« »Ich habe 2 Söhne für dieses Reich verloren.« Ebert hat im Sinne dieses Versprechens gehandelt, von Anfang bis zuletzt. Er wollte unter allen Umständen den Zusammenbruch der Regierungsmaschine verhindern und einen organischen Zusammenhang mit der Vergangenheit erhalten. Jeder Bruch, jede Gewaltsamkeit war ihm zuwider. Er war ein Mann der Ordnung und Pflicht. Das Eintreten der SPD für Ordnung und Kontinuität ist bis heute Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen geblieben. Die einen preisen Eberts Weisheit. Er hat damit Deutschland vor dem Bolschewismus gerettet und nicht nur Deutschland. Die anderen tadeln seinen Kleinmut. Er erstickte die soziale Revolution und ebnete der Gegenrevolution den Weg, die schließlich seine Partei, Deutschland und Europa in den Abgrund gerissen hat. Wie immer man urteilt, Ebert hat sein Bestes getan, um aus Deutschland eine Demokratie zu machen. Dass ihm das nicht endgültig gelungen ist, dafür trägt gewiss nicht allein er die Verantwortung. Die Verhältnisse waren stärker, von Anfang an. Die Gemäßigten hatten gesiegt, die Radikalen waren unterlegen. Das war der Wille des Volkes. Arthur Rosenberg fasst zusammen. Ein ernster Wille, sozialistische Maßregeln durchzuführen, zeigte sich bei den revolutionären Massen eigentlich nirgends. Der entscheidende Teil der Räte, die Soldatenräte, war in seiner Mehrheit weder proletarisch noch sozialistisch, noch wollte er eine Diktatur ausüben. Der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte, der dann die neue Regierung, den Rat der Volksbeauftragten, bestätigte, hat sich selbst mit erdrückender Mehrheit gegen die Räteverfassung und für die Wahl der Nationalversammlung ausgesprochen. Es ist bezeichnend, dass weder Karl Liebknecht noch Rosa Luxemburg zum Deutschen Rätekongress ein Mandat erhalten haben. So richtig das ist, so haben sich radikale Minderheiten doch schon häufig gegen den Willen der Mehrheit durchgesetzt, wie damals gerade die Bolschewisten in Russland. Es fragt sich also, wieso die Gemäßigten in Deutschland die Revolution abzuwenden vermochten. Wer half ihnen, den Sieg zu erringen und vor allem ihn zu erhalten? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir noch einmal auf die Tage vor dem 9. November zurückgreifen. Am 6. November unterhielt sich Ebert, der Vorsitzende der SPD, mit dem entscheidenden Mann im Hauptquartier, dem General Gröner. Die Kieler Revolte lässt sich nicht mehr lokalisieren, Herr General. Das Volk schiebt dem Kaiser die Schuld am Zusammenbruch zu. Zu Recht oder zu Unrecht, das ist jetzt gleich. Wenn Sie den Sieg der Radikalen verhindern wollen, müssen Sie den Kaiser zur Abdankung bewegen. Gröner lehnte ab unter Hinweis auf seinen Fahneneid. Es ist unmöglich, der Armee jetzt den obersten Kriegsherrn zu nehmen. Darauf Ebert. Unter diesen Umständen erübrigt sich jede weitere Erörterung. Jetzt müssen die Dinge ihren Lauf nehmen. Die beiden Männer trennten sich dennoch in Freundschaft, und das wird von Bedeutung sein. Ebert sagte, wir danken Ihnen, Exzellenz, für diese offene Aussprache und werden uns stets gern der Zusammenarbeit mit Ihnen während des Krieges erinnern. Jahre später erklärte der General, ich bekenne mich absolut schuldig, dass ich an diesem Tag auf den Vorschlag Eberts nicht eingegangen bin, dass ich nicht sofort gesagt habe, Herr Ebert, ein Mann, ein Wort, wir wollen zusammengehen. Vielleicht wäre es noch möglich gewesen, die Monarchie zu retten. Zwischen den beiden Männern und den Gruppen, die sie repräsentierten, den Gemäßigten in der Regierung und der Generalität, bahnte sich sofort eine Zusammenarbeit an. Beide wussten, dass sie aufeinander angewiesen waren. Ebert brauchte Truppen zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Land und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten. Die Generalität brauchte eine gemäßigte Regierung, die das Vertrauen des Volkes besaß und die Radikalen zurückdrängen konnte. Der Bund Regierung-Generalität war geschlossen. Ebert bittet Gröner, dem Herrn Generalfeldmarschall den Dank der Regierung zu übermitteln. Darauf antwortet Hindenburg. Er schreibt an Ebert, der noch vor kurzem als roter und vaterlandsloser Geselle galt. Wenn ich mich in nachstehenden Zeilen an Sie wende, so tue ich es, weil mir berichtet wird, dass auch Sie als treuer Deutscher Ihr Vaterland über alles lieben. In diesem Sinne habe ich mich mit Ihnen verbündet zur Rettung unseres Volkes vor dem drohenden Zusammenbruch. Die Radikalen hatten gegen diese Koalition keine Chance. Immer wieder glaubten sie sich dem Sieg nahe, im Dezember, im Januar, im Februar. Aber immer wieder wurden sie abgeschlagen. Es gelang ihnen mehr als einmal, die Straße aufzuputschen. Nieder mit den Sozialpatrioten, nieder mit der Regierung Ebert Scheidemann. Die Massen johlten, aber Ebert und Scheidemann blieben im Amt. Es kam zu Zwischenfällen. Am 23. Dezember meuterte wegen Lohnforderungen die Volksmarinedivision, die aus Kieler Matrosen gebildet worden war und die die Reichskanzlei bewachte. Die Volksbeauftragten waren nun die Gefangenen ihrer eigenen Wache. Über eine Geheimleitung, die Telefonzentrale hielten die Matrosen besetzt, bat Ebert bei der obersten Heeresleitung um Truppen. Bevor sie eintrafen, wurde die Reichskanzlei freigegeben, dafür aber der Berliner Stadtkommandant, der Sozialdemokrat Otto Welz, festgesetzt. Darauf marschierten die Truppen am nächsten Tag, es ist der Heilige Abend 1918, gegen das Schloss. Dieser Befehl löste ungeheure Erregung bei den Arbeitern aus. Es hieß, Ebert setze Truppen der alten Armee unter adligen Generalen gegen das Volk ein. Die drei Beauftragten der USPD traten daraufhin aus Protest aus der Regierung aus. Am 4. Januar 1919 bekommen linksradikale Gruppen unter Führung der mit russischer Hilfe neu gegründeten KPD Berlin fast in ihre Hände. Die Regierung Ebert Scheidemann wird für abgesetzt erklärt. Der unterzeichnete Revolutionsausschuss hat die Regierungsgeschäfte vorläufig übernommen. Kameraden, Arbeiter, schließt euch den Maßnahmen des Revolutionsausschusses an. In Vertretung Ledebur, Liebknecht, Scholz. Die Lage war hochexplosiv, jetzt hieß es handeln. Die Volksbeauftragten mussten Schießbefehl erteilen, sonst waren sie verloren und mit ihnen die Republik und die Revolution, wie sie sie verstanden. Noske berichtet. Ich forderte, dass ein Entschluss gefasst werde. Darauf sagte jemand, dann mach du doch die Sache. worauf ich kurz entschlossen erwiderte, meinetwegen, einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht. Das Wort wurde berühmt, Noske, der spätere Reichswehrminister, daraufhin zum Oberbefehlshaber in den Marken ernannt. Aber die Truppen, die ihm unterstanden, waren nicht einsatzfähig oder nicht sicher. Über Milizen, die manche Sozialdemokraten gefordert hatten, verfügte er nicht. So sah er sich gezwungen zu improvisieren. Er nahm die Truppen, die er fand. Das waren Freiwillige, die von demobilisierten Offizieren im Einvernehmen mit der obersten Heeresleitung zu neuen Formationen zusammengestellt worden waren, die sogenannten Freikorps. Sie bestanden zum Teil aus Idealisten, die den neuen Staat verteidigen wollten, in der überwiegenden Mehrzahl aber aus Landsknechtsnaturen, die nach 4 Jahren Krieg nicht ins zivile Leben zurückfanden. Diese Verbände ließ Noske am 11. Januar 1919 in Berlin einrücken. Die Stadt wurde schnell besetzt. Die Kämpfe forderten Opfer. Damit war aber nur ein Schritt getan, denn neue Aufstände flammten auf. In Bremen, in Braunschweig, in München, wieder in Berlin. Im März verkündete Noske das Standrecht. Jede Person, die mit Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Die Freikorps gingen überall mit äußerster Härte vor. In Berlin zählte man 1200 Tote. Man stand monatelang am Rande des Bürgerkriegs. Morde auf der rechten, Morde auf der linken. Vergeltungsakte, Erschießungen auf der Flucht, Lynchjustiz. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die maßgebend an dem Aufstand beteiligt waren, werden verhaftet. Die Soldaten, die sie ins Gefängnis bringen sollen, aber misshandeln und ermorden sie. In München wird Kurt Eisner, als er zurücktreten will, von einem nationalistischen Studenten ermordet. Daraufhin wird der sozialdemokratische Abgeordnete Auer, während er die Trauerrede hält, von einem Mitglied des Revolutionären Arbeiterrates niedergeschossen. Das Chaos in Bayern war vollkommen. München bricht die Beziehungen zu Berlin ab. Die Rote Armee bringt Geiseln um. Mehrere Räteregierungen bestehen nebeneinander oder folgen einander. Schließlich setzte die Regierung Freikorps in Marsch, die nach blutigen Straßenkämpfen die Ordnung wiederherstellten. Erneut waren Hunderte von Opfern zu beklagen. Der Historiker Waldemar Besson urteilt zusammenfassend. Bald stellte sich heraus, dass der Dienst der Freikorps nicht loyal gegenüber der neuen Regierung ausgeübt wurde. Während sie seit der Jahreswende Spartakisten und Kommunisten jagten, entschieden sie sich nicht für die Demokratie im Sinne Friedrich Eberts. Es war die Gegenrevolution, die sich hier zu organisieren begann und der die Bürgerkriegsatmosphäre mehr als bekömmlich war. Bald überwog der weiße Terror den roten bei weitem. Das musste Ebert und die SPD bei vielen Arbeitern in schwersten Misskredit bringen. Das vergossene Blut stand zwischen Radikalen und Sozialdemokraten. Ebert, Scheidemann, Noske, die Radikalen sagten über sie Blutsozialisten, Henkersknechte, Bluthunde. Die Volksbeauftragten waren in diese unerquickliche Lage geraten, weil sie, von den Linksradikalen bedroht, die Republik mit Hilfe der Freikorps hatten retten wollen, die mit dem neuen Staat aber nur ein befristetes Zweckbündnis schlossen. Sie wollten zwar zusammen mit der Regierung den Bolschewismus ausrotten, nach Erledigung dieser Aufgabe aber auch der Republik den Garaus machen. Vorerst ermöglichten die Freikorps der neuen Regierung, ihre schwere Arbeit fortzusetzen, die Versorgung im Lande trotz der hermetisch dichten Blockade der Feinde aufrechtzuerhalten, die Ostgrenze zu sichern, ja ganze Länder, Lettland, vor dem Zugriff der Bolschewisten zu bewahren. Sie ermöglichten schließlich, dass die Wahl zur Nationalversammlung ungestört verlief und den Sieg der Gemäßigten bestätigte. Die SPD geht aus der Wahl als die bei weitem stärkste Partei hervor. Mit den Parteien der Weimarer Koalition zusammen, Deutschdemokraten und Zentrum, verfügt die Regierung Ebert über 329 Sitze. Die Radikalen von links, USPD, erhalten nur 22, die Rechtsparteien 64. Ein Sieg der Mitte. Ebert bekennt sich bei der Eröffnung der Nationalversammlung, die im Februar im ruhigen Weimar zusammentritt, noch einmal zur Politik des Maßes. Das siegreiche Proletariat richtet keine Klassenherrschaft auf. Es überwindet zunächst politisch, dann wirtschaftlich die alte Klassenherrschaft und stellt die Gleichheit alles dessen her, was Menschenantlitz trägt. Das ist der große ideale Gedanke der Demokratie. Die Nationalversammlung geht nun daran, eine neue Verfassung auszuarbeiten und die Grundlagen für einen neuen Beginn in Deutschland zu legen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch der Abschluss des Friedensvertrages. über dessen Bedingungen die Sieger mittlerweile unter sich verhandelten. In gewisser Hinsicht haben es die Sieger immer schwerer als die Besiegten, denn auf ihnen lastet der größte Teil der Verantwortung. Sie müssen sich über die Verteilung der Beute einigen, das Leben wieder in Gang bringen. Die Schwierigkeiten des Friedensschlusses von 1918-19 waren ganz besonders groß, denn es galt nicht nur mit den Besiegten eine Einigung herbeizuführen, sondern zuerst und vor allem die Ansprüche der 27 alliierten und assoziierten Siegerstaaten auf einen Nenner zu bringen. Zu den assoziierten Staaten gehörten auch die USA, die mit dieser Benennung zum Ausdruck zu bringen wünschten, dass sie sich an die von ihnen missbilligten Geheimabmachungen der Europäer nicht gebunden fühlten. Solche Abmachungen waren vornehmlich zur Gewinnung von Bundesgenossen während des Krieges geschlossen worden, zum Beispiel mit Italien, den Arabern und so weiter, wobei man mit Versprechungen großzügig war. Manche Gebiete sind im Laufe der Jahre mehreren Anwärtern zugesagt worden, was die Friedensverhandlungen nicht erleichterte. Der einzige gemeinsame Nenner für die 27 war ihre Gegnerschaft gegenüber den Besiegten. Der französische Ministerpräsident Clemenceau setzte darum gegen den Willen des amerikanischen Präsidenten Wilson von Anfang an durch: Zu den Verhandlungen werden keine deutschen Vertreter hinzugezogen. Denn saßen die Besiegten einmal mit am Konferenztisch, so würde es ihnen leicht fallen, die ohnehin uneinigen Sieger zu entzweien und gegeneinander auszuspielen. Das war die eine Schwierigkeit. Es gab noch andere. Erstens. Das Feld der zu erörternden Probleme hatte sich im Vergleich zu früheren Konferenzen außerordentlich erweitert. Metternich und Talleyrand beispielsweise sprachen auf dem Wiener Kongress 1815 nur von europäischen Fragen. Wilson, Lloyd George und Clemenceau mussten sich mit der ganzen Welt befassen. Zweitens. Metternich und Talleyrand hatten nur politische Themen zu erörtern. Ihre Nachfahren auch die ungemein verwickelten wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Probleme zu regeln. Drittens. Nach Wien reiste Castlereagh mit einer Delegation von 8 Personen. Wilson wurde von über 1000 Amerikanern nach Paris begleitet. Nicht genug damit, die auf aristokratischer Herkunft und Erziehung beruhende Solidarität der Wiener Delegierten bestand nicht mehr, im Gegenteil. Eine durch die neuen technischen Mittel verstärkte und von den Massen tausendfach reflektierte Welle der Leidenschaften wirkte auch auf die Diplomaten und erschwerte ihre Aufgabe. Auf Drängen von Clemenceau und gegen den Rat der Angelsachsen war Paris zum Tagungsort gewählt worden, wo Feindschaft und Hass am stärksten glühten. Das schlimmste Hindernis für einen erfolgreichen Frieden aber war folgendes. Auf früheren Konferenzen wollten die Politiker eine leidliche Friedensordnung entwerfen, das heißt ein neues Gleichgewicht ausbalancieren. Nach dem Weltkrieg hingegen kamen die Delegierten mit der völlig extravaganten Absicht nach Paris, ein endgültiges, immer funktionsfähiges System zu errichten. Lloyd George hatte noch zaghaft erklärt: Ich hoffe, dass an diesem schicksalsvollen Morgen alle Kriege zu Ende gekommen sind. Harold Nicholson, damals Attaché der britischen Delegation, beschreibt einige Monate später die Stimmung der Konferenz ohne Umschweife. Wir bereiteten nicht nur Frieden, sondern ewigen Frieden. Der Heiligenschein einer göttlichen Sendung umstrahlte uns. Sie wollten den ewigen Frieden auf die Erde zwingen. Die einen durch Schaffung einer idealen Friedensgemeinschaft, den Völkerbund, die anderen durch ewige Vorherrschaft der Sieger. Die Exponenten dieser beiden Zielsetzungen waren Wilson und Clemenceau. Natürlich stellt diese Polarisierung eine ungebührliche Vereinfachung dar. Lloyd George war nicht weniger einflussreich als seine beiden Kollegen. Und es fehlte auf diesem bunten Markt der Politik nicht an dritten und vierten Meinungen. Aber nur Wilson und Clemenceau waren völlig konsequent in ihrer Haltung. Nur sie verfochten sie mit unnachgiebiger Hartnäckigkeit. Wer waren diese beiden Männer? Alle, die Wilson kannten, beschrieben ihn als einen Mann von edler, idealistischer Gesinnung, der aber weltfremd und starrköpfig war. Einer seiner schärfsten Kritiker, sein Außenminister Robert Lansing, der während der Monate in Paris immer stärker beim Präsidenten in Ungnade fiel, schreibt doch mit Ehrerbietung: Er hatte eine hohe Denkungsart und eine edle Gesinnung. Sie machten ihn aber blind für die schmutzigen Motive, die in der Welt herrschen. Ein englischer Diplomat schrieb: Präsident Wilson ging zugrunde nicht an seinen Fehlern, sondern an seinen Tugenden. Dieser Mann, dessen Bücherwissen groß und dessen Menschenkenntnis klein war, hatte sich in den Sinn gesetzt und öffentlich als politische Leitlinie Amerikas verkündet, dass der Krieg durch einen Verständigungs- und Versöhnungsfrieden beendet werden sollte. Einen Frieden ohne Sieger und Besiegte. Einen Frieden, der auf Recht und Gerechtigkeit begründet sein sollte. Diesem Mann, der das Beste wollte, stand Georges Clemenceau gegenüber, der Vertreter einer höchst realistischen Form der Diplomatie. Der französische Premier wollte keinen Verständigungs-, sondern einen Unterwerfungsfrieden schließen. Ihm lag nichts an einer Kooperation der Nationen, einschließlich des Gegners, dem er bis zu seinem Tode misstraute, sondern an der größtmöglichen Sicherheit für Frankreich durch größtmögliche Entmachtung Deutschlands. Er sagte, und er glaubte daran, »Es gibt 20 Millionen Deutsche zu viel.« Dieses radikal-nationalistische Programm passte zu Clemenceau ebenso wie das völkerversöhnende Gegenprogramm zu Wilson, und er verfocht es mit der gleichen Leidenschaft wie jener. Clemenceau war eine vollsaftige Natur, ein Kämpfer mit jeder Fieber. Trotz seiner 78 Jahre die angriffslustigste Persönlichkeit der ganzen Konferenz. Jedem Problem ging er direkt zu Leibe, er kannte keine Umwege. Sein Mut war unnachgiebig, nichts fürchtete er und niemanden. Freunde und Feinde litten gleichermaßen unter seinem kaustischen Witz. Mehr als einmal haben sich Szenen abgespielt wie diese. Nachdem die großen drei in einer Sitzung gesprochen hatten, wollten sich andere Delegierte zu Wort melden. Clemenceau aber hatte längst die Geduld verloren. Er erhebt sich und belfert: »Wagt noch jemand etwas zu sagen?« Und dann, bevor auch nur jemand die Hand heben kann, wie Maschinengewehrfeuer: »Die Sitzung ist beendet. Ich danke Ihnen, meine Herren.« Die Delegierten, die gerade ihr Manuskript herausgezogen haben, sperren sprachlos den Mund auf, aber sie wagen keinen Widerspruch. Das war Clemenceau, wie er leibte und lebte. Das ganze Gegenbild zu Wilson. Die beiden Männer achteten einander. Vielleicht mochten sie sich sogar, weil sie ebenbürtig waren. Aber ihre Standpunkte, ihre Methoden, ihre Programme waren so entgegengesetzt, dass kein sachlicher Ausgleich, keine Aussöhnung möglich war. Es wurde also wahrscheinlich, ohne dass sich die Akteure dessen bewusst waren, folgender Trick angewendet. Man verband Clemenceaus machtpolitische Forderungen mit Wilsons Gerechtigkeitsstreben, indem man behauptete, das eine sei die Folge des anderen. Frankreich erhielt, was es als Siegespreis begehrte, und Wilson gab seinen Segen dazu, indem er erklärte, diese Regelung geschehe im Namen der heiligsten Rechtsgrundsätze der Menschheit. Sie stelle die Strafe für die Untaten des Besiegten dar. Der Sieg der Waffen wurde dadurch als Sieg des Rechts gedeutet, die Niederlage als Strafe für begangenes Unrecht. Durch diese Formel wurden beider Ziele erfüllt. Clemenceau brachte die Ernte des französischen Sieges ein, Wilson stiftete seinen Frieden der Gerechtigkeit. Hier gilt es nun, eine Einschränkung zu machen. Unsere bisherigen Darlegungen könnten den Anschein erweckt haben, als hätte sich Clemenceau auf der ganzen Linie durchgesetzt. Dem war keineswegs so. Auch er hat Wasser in seinen Wein schütten müssen. Auch er ist den anderen entgegengekommen. Großbritannien war in erster Linie daran gelegen, dass Deutschland aufhörte, eine See- und Kolonialmacht zu sein. Dieses Ziel verstand Lloyd George gleich von Anfang an durchzusetzen. Clemenceau stimmte zu. Die USA, die von sich sagten, sie verfolgten keine eigensüchtigen Zwecke, wünschten den Völkerbund zu gründen, in dem sie als größte Macht das entscheidende, das wegweisend gerechte Wort führen würden. Wilson hat dieses Projekt, das ihm am Herzen lag, mit Leidenschaft, Energie und großem taktischen Geschick vertreten und durchgesetzt. Clemenceau hat seufzend über den Unfug seinen Segen dazu gegeben. Dass das wieder isolationistisch werdende Amerika der neuen Institution am Ende fernblieb, steht auf einem anderen Blatt. Clemenceau hat den großen wie den kleineren Staaten manche Zugeständnisse gemacht. Dennoch war er der Hauptsieger. Insofern er nämlich seiner, der kontinentaleuropäischen Denkweise ganz und gar zum Siege verhalf. Wilsons Menschheitsideale wurden von Kompromissen mit den beutegierigen Kleinen korrumpiert. Lloyd George musste seine Gleichgewichtsvorstellungen gegenüber Frankreichs Sicherheitsbedürfnis zurückstellen. Nach Clemenceaus Prinzipien aber wurde verfahren: territoriale Abtretung, wirtschaftliche Tribute und militärische Entmachtung. Die Friedensbedingungen waren dementsprechend hart. Deutschland musste abtreten. Elsass-Lothringen, Posen und Westpreußen, Memelgebiet und sämtliche Kolonien. Abstimmungen sollten stattfinden in Nordschleswig, Eupen-Malmedy, Oberschlesien und dem Saargebiet. Deutschland sollte Reparationen in einer noch nicht festgelegten Höhe bezahlen, fast die gesamte Handelsflotte abliefern, Ferner Überseekabel, Maschinen, Eisenbahnwagen, Kohlen, Chemikalien, Pferde, Rinder und so weiter. Deutschland verlor die Lufthoheit und die Hoheit über die Binnenwasserstraßen, ebenso das gesamte private Auslandsvermögen. Deutschland wurde schließlich entmilitarisiert. Berufsheer von 100.000 Mann, Verbot aller schweren Waffen. Von deutscher Seite ist immer nur die Schwere dieser Bestimmungen gesehen worden. Dennoch muss unterstrichen werden, dass sowohl Wilson wie Lloyd George viele weitergehende Forderungen verhindert oder abgemildert haben. Frankreich erhielt außer Elsass-Lothringen kein deutsches Gebiet. Das Saargebiet wurde nur für 15 Jahre abgetrennt. Es wurde kein separater Rheinstaat gegründet. Ein neuer westfälischer Friede mit einer Auflösung Deutschlands in einige selbstständige kleine Staaten wurde vermieden. Anders als die Franzosen, die über ihre bedrohte Ostgrenze nicht hinauszusehen vermochten, fühlten sich Engländer und Amerikaner für die Welt als Ganzes verantwortlich. Daher das Völkerbundsprojekt, daher das Gleichgewichtsdenken. Überdies überlegten sie, dass es unzweckmäßig sei, Deutschland in die Verzweiflung und damit in die Arme des Bolschewismus zu treiben. Wie De Hio sagt, Lloyd George trat gegen Frankreich und Polen für Deutschlands Schonung am Rheine wie an der Weichsel ein. Nicht als Realist allein, sondern, gestehen wir es ein, auch als Idealist. Als Anwalt insularer Gerechtigkeitsethik. Einer Fairness, die dem festländischen Wesen fremd ist. Deutschland hat von diesen Bemühungen der Angelsachsen zu seinen Gunsten keine Kenntnis gehabt. Und es hat, als es später davon Kenntnis erhielt, sie nicht zur Kenntnis genommen. Denn es fühlte sich nicht nur verletzt durch die demütigende Behandlung, die ihm angetan wurde, sondern es kam sich darüber hinaus getäuscht vor. Es lebte sich geradezu in die Rolle des treuherzig ehrlichen Michel ein, der wieder einmal von der bösen Welt übertölpelt worden war. Deutschland hatte nach mehrfachem Notenwechsel den Waffenstillstand aufgrund von Wilsons 14 Punkten geschlossen. Die Friedensbedingungen, die ein halbes Jahr später den deutschen Vertretern überreicht wurden, entsprachen dieser Voraussetzung nicht. Das war gerade bei Deutschland speziell interessierenden Artikeln der Fall. Punkt 1. Auf öffentliche und öffentlich zustande gekommene Verträge dürfen keine geheimen internationalen Vereinbarungen irgendwelcher Art folgen. So Wilson. Die Pariser Konferenz hat stattdessen von Anfang an hinter verschlossenen Türen getagt. Punkt 4. Austausch angemessener Bürgschaften dafür, dass die Rüstungen der Völker auf das niedrigste, mit der inneren Sicherheit zu vereinbarende Maß herabgesetzt werden. Dieser Punkt ist von besonderem Interesse, denn Clemenceau war gegen Abrüstung. Es gibt 40 Millionen Franzosen und 70 Millionen Deutsche, erklärte er dem amerikanischen Präsidenten. Bei dieser Lage müssen wir gerüstet sein. Es gibt keine andere Lösung. Aber Wilson glaubte an sein Rezept. Er drang in Clemenceau, beschwor ihn. Die Deutschen lägen darnieder, sagte er. Die Gelegenheit sei einzigartig. Wenn jetzt alle Staaten abrüsteten und sich auf die kollektive Sicherheit einigten, könnte der Krieg von der Erde verbannt werden. Wilson schloss seine lange Ansprache mit dem Appell, es sei an ihm, an Clemenceau, ein Zeitalter des Friedens zu eröffnen. Nach Beendigung der Rede stand Clemenceau auf und schüttelte tief gerührt des Präsidenten Hände, lange und lebhaft. Er sagte, Sie sind ein guter Mensch, Herr Präsident. Sie sind ein großer Mann. Im Verlauf der nächsten Viertelstunde lehnte er aber den Vorschlag der Abrüstung als undurchführbar ab. Der japanische Delegierte Baron Makino, der ganz auf Clemenceaus Seite stand, fand einen Ausweg. Nur ein einziges Wort brauchte geändert zu werden. Es sollte nicht heißen, die Rüstung soll auf das niedrigste, mit der inneren Sicherheit zu vereinbarende Maß beschränkt werden, sondern auf das mit der nationalen Sicherheit zu vereinbarende Maß. Diese leichte Änderung bedeutete einen Unterschied wie Tag und Nacht. Zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit braucht ein Staat eine gut ausgebildete Polizeitruppe mehr nicht. Das heißt, er leistet totalen Verzicht auf Militär. Und das wollte Wilson. Die neue Version bedeutete genau das Gegenteil. Die nationale Sicherheit kann nur durch eine Armee gewährleistet werden, über deren Stärke jeder Staat souverän entscheidet. Das war das Gegenteil. Trotzdem nahm Wilson an, denn er rettete damit das Prinzip der Abrüstung. Mochte tatsächlich auch nur die einseitige Entwaffnung des Besiegten beschlossen worden sein. Ähnlich stand es um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Nach dem Auseinanderfall des Habsburger Reiches und der Konstituierung der Nachfolgestaaten erhob sich die Frage nach der Zukunft der deutschsprachigen Gebiete. Die Betroffenen äußerten ihren Willen klar und deutlich. Schon am 9. November wandte sich der Wiener Staatsrat nach Berlin mit der Bitte, Deutsch-Österreich in das neue Deutsche Reich einzubeziehen. Der Landesausschuss für Böhmen schloss sich am nächsten Tag diesem Begehren an. Berlin stimmte zu. Der Versailler Vertrag aber statuierte das Anschlussverbot und schlug die Sudetendeutschen zur Tschechoslowakei. Auch damit setzten sich die Peacemakers, die Friedensmacher, in Gegensatz zu den 14 Punkten, die sie zu achten sich verpflichtet hatten. Der Kunstgriff, diesen Widerspruch zu überwinden, war im Artikel 231 enthalten, in dem die Alleinschuld der Mittelmächte am Krieg festgelegt wurde. Alliierte Politiker und Gelehrte haben schon 1919 die These von der Alleinschuld bestritten. Den Delegierten von Versailles aber bot der Artikel 231 erst das Mittel, sich auf einen Friedensvertrag zu einigen. Hatte Deutschland die Schuld, konnte es zur Wiedergutmachung herangezogen werden. Dann bekam jeder sein Teil und auch Wilsons Gerechtigkeitsforderung war Genüge getan. Die Schuldigen wurden bestraft. Die Deutschen unterwarfen sich den alliierten Friedensbedingungen, fanden sich innerlich aber niemals damit ab. Sie drehten vielmehr den Spieß um und rechneten nun ihrerseits den Alliierten deren Unrecht vor. Golomann zeichnet die Psychologie dieses Vorgangs mit meisterhaften Strichen. Die Empörung in Deutschland wurde vor allem dadurch genährt, dass man sich betrogen glaubte. Man hatte sich ergeben im guten Glauben an Wilsons gerechtes Friedensprogramm und hatte nun einen Frieden bekommen, welcher den 14 Punkten nicht entsprach. Das stimmte. Was man nicht verstehen konnte und wollte, war nur dies. Als Deutschland im Oktober 18 um Waffenstillstand bat, hatte es auf Wilsons Programm machtlogisch und moralisch keinen Anspruch mehr. Den gerechten Frieden hätte es annehmen müssen, solange es selber noch Unrecht tun konnte, solange es noch eine Macht war. Seit Ludendorffs plötzlichem Wir sind verloren war es keine mehr. Und nun klang sein Appellieren an Wilsons hohe Grundsätze sowohl ohnmächtig wie moralisch falsch. Der gutmütige dumme Michel wollte sich freiwillig ergeben haben im Glauben an das amerikanische Evangelium, da er doch noch hätte weiterkämpfen und gewinnen können. So ließen nun die Demagogen es den Deutschen in den Ohren klingen. Und das stimmte nicht. Die Alliierten haben das nicht vorausgesehen. Das war vielleicht ihr schwerster Fehler. Sie versäumten es, den Besiegten das Ausmaß ihrer Niederlage anschaulich zu machen. Zum Beispiel durch Einmarsch in die Hauptstadt, wie es die Engländer 1815 und die Deutschen 1871 in Paris getan hatten. Solch ein Schock erleichtert den Besiegten, die Folgen ihrer Niederlage zu tragen. Die Alliierten von 1919 hingegen begnügten sich mit der wenig überzeugenden Bestrafung und reizten damit die Besiegten zu Ressentiment, Widerstand und Dolchstoßpsychologie. Es gelang ihnen also trotz des Vertragsabschlusses nicht, mit den Besiegten in ein neues Verhältnis zu gelangen und sie für die neue Friedensordnung zu gewinnen. Der Friede wurde nur als Waffenstillstand empfunden. Das zeigte sich schon bei der ersten Konfrontation im Mai in Versailles. Als die deutschen Delegierten am 7. Mai 1919 in einer tausendmal geschilderten Szene durch die Hintertür in den großen Saal des Hotels Trianon Palace eingelassen wurden, wusste jeder, was Deutschland bevorstand. Clemenceau erklärte als Konferenzvorsitzender: Die Stunde der schweren Abrechnung ist gekommen. Sie haben uns um Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn zu gewähren. Wir überreichen Ihnen hiermit das Buch, das unsere Friedensbedingungen enthält. Dann erläuterte er: Eine mündliche Erörterung wird nicht stattfinden. Den deutschen Bevollmächtigten ist eine Frist von 15 Tagen eingeräumt, um in französischer und englischer Sprache ihre schriftlichen Bemerkungen über den Vertrag zu überreichen. Brockdorff Rantzau, der deutsche Delegationschef, antwortete, das deutsche Volk sei innerlich bereit, sich mit seinem schweren Los abzufinden, wenn man an den vereinbarten Grundlagen des Friedens, das heißt den 14 Punkten, festhielte. Was die Alleinschuld am Kriege aber anginge, sagte Brockdorff Rantzau, ein solches Bekenntnis wäre in meinem Munde eine Lüge. Die Deutschen arbeiteten in fliegender Hast die Bemerkungen zum Friedensvertrag aus, die fast einen Gegenentwurf darstellten. Der britische Generalstabschef Henry Wilson notierte damals: Der Eindruck war, dass die Deutschen ihre Sache sehr gut vertreten haben. In manchen Einzelheiten ist ihnen überhaupt nicht beizukommen. Die Frecke, der General bezeichnet mit diesem abschätzigen Ausdruck die Diplomaten, die er verachtet, Die Frecke sind in einer argen Klemme. Die Alliierten machten darauf einige Zugeständnisse. An die Stelle der Abtretung Oberschlesiens wurde eine Volksabstimmung gesetzt, die dann zu Deutschlands Gunsten ausfiel. Die entscheidenden deutschen Änderungsvorschläge aber, die sich auf die Substanz des Vertrages, Kriegsschuld, Entwaffnung, Unfähigkeit zur Kolonialherrschaft usw. bezogen, wurden abgelehnt. Darauf erklärte Ministerpräsident Scheidemann in der Deutschen Nationalversammlung: Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legt? Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar. Scheidemann trat darauf zurück. Es war eine dramatische Stunde. In Paris herrschte Verwirrung. Foch glaubte, die Deutschen würden nicht unterzeichnen und bereitete sich auf die Fortführung des Krieges vor. Lloyd George hatte Angst. Einfach Mordsangst. Wilson ein schlechtes Gewissen. Aber Clemenceau setzte durch, dass den Deutschen ein auf 5 Tage befristetes Ultimatum geschickt würde. Unterzeichnen oder Einmarsch. In Deutschland prallten jetzt die Meinungen schroff aufeinander. Die einen sagten unterzeichnen, die anderen ablehnen. Der sozialdemokratische Abgeordnete und späterer Reichstagspräsident Löbe erklärte: Wenn wir die Annahme des Friedensvertrags billigen, so sind wir bereit, alles zu tun, um die Bedingungen bis an die Grenze des Möglichen durchzuführen. Das ist die unvermeidliche Folge des Kriegsausgangs. Was aber undurchführbar ist, bleibt auch nach unserer Unterschrift undurchführbar. Ihm widersprach der Abgeordnete Professor Kahl, der zur Deutschen Volkspartei gehörte. Sie marschieren ein, so droht man uns. Wohl, der Gedanke ist grauenhaft. Aber lass sie doch einmarschieren und losgehen gegen ein wehrloses Land. Die Nichtunterzeichnung ist das einzige Mittel, wodurch wir unsere Achtung in der Welt behaupten können. So wurde in der Nationalversammlung gesprochen. Draußen auf der Straße aber wurde geschmäht: Defaitisten, Verräter, Hasardeure. Deutschland zerfällt in 2 Lager. Die einen geben sich schuldbewusst. Wir müssen alles zugeben, dann werden sie uns verzeihen. Die anderen wollen den Volkskrieg entfachen, falls die Alliierten einmarschieren. Mitten in dieser Auseinandersetzung am 21. Juni platzt die Nachricht: Admiral von Reuter hat die deutsche Kriegsflotte, die in der Bucht von Scapa Flow interniert war, versenkt, damit sie nicht an die Siegermächte ausgeliefert werden konnte. Diese Tat putschte die Leidenschaften noch einmal auf. Unterzeichnen oder ablehnen? Sollte man Erzbergers oder Brockdorfs Rat folgen? Das war die Frage. Der Historiker Werner Conze urteilt aus heutiger Sicht nach dem Zweiten Weltkrieg: Weder war Brockdorf ein Hasardeur, noch waren die Mitglieder des Kabinetts Volksverräter, als die sie eine spätere Propaganda hat abstempeln wollen. Ihre Entscheidung war die vernünftigere, bei nüchterner Sicht wohl einzig mögliche. Brockdorfs Weg war die mutigere Entscheidung, für die die inneren Voraussetzungen in Deutschland damals jedoch gefehlt haben. Ebert, der zuerst eher der Ablehnung zuneigte, bekannte sich schließlich zur Unterzeichnung, nachdem ihn Noske auf die Verluderung des Volkes hingewiesen hatte, das zu solch einer moralischen Leistung nicht fähig sei. Also wurde unterzeichnet. Der übermächtigen Gewalt weichend und ohne damit die Auffassung über die unerhörte Ungerechtigkeit der Friedensbedingungen aufzugeben. Golo Mann sinnt über die Bedeutung dieser Entscheidung nach. Die Deutschen nannten den Vertrag ein Diktat. Und das war er auch. Denn echte Verhandlungen hatten nicht stattgefunden. Ein solcher Vertrag dauert nicht länger als das Macht- oder Gewaltverhältnis, auf dem er beruht. Der Besiegte hält ihn nur, solange er besiegt und der Schwächere ist. Er hat keine moralische Verpflichtung, ihn zu halten. Und so wie die Welt ist, wie auf die Dauer die wahren Gewichte sich doch durchzusetzen pflegen, war es nicht wahrscheinlich, dass der Versailler Vertrag lange halten würde. Die Frage war nur, in welchem Sinne, auf welche Weise man ihn revidieren würde.